you could open your Bibles to Judges 14. Wenn wir kurz unsere Bibeln nach Richter 14 richten. And this is a little bit in light of what we heard this Sunday. Und das ist im Licht von dem, was wir heute am Sonntag gehört haben. I think for those of you who were here on Sunday, we could all relate. Für die, die hier waren am Sonntag, da können wir alle Bezug nehmen darauf. Because it had to do with the trials that we have to go through. Es hatte zu tun mit den Schwierigkeiten, die wir durchmachen im Leben. And the encouraging thing for me was. Und das Ermutigende für mich war. That Pastor Rob shared. Das, was Pastor Rob eben gesagt hat. Was that to the degree of the trial. Zum Ausmaß der Schwierigkeit der Prüfung. The same degree will be our blessing. Zum selben Ausmaß wird auch der Segen sein, der so kommt. The trial is proportionate to the blessing. Also ist die Schwierigkeit oder Prüfung proportional zum Segen, der kommt. And so I like to read verse 5. Und ich lese jetzt auf Richter 14, 5. And this is about Samson. Und das ist über den Samson. And it says, then Samson went down to Timnah with his father and mother. Und Samson ging mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timnah herab. And came as far as the vineyards of Timnah. Und kam bis an die Weinberge von Timnah. And behold, a young lion came roaring toward him. Und siehe, da kam ein Junglöwe und brüllt ihm entgegen. And this is a picture of, for me, the roaring lion, the devil. Das ist für mich ein Bild des Teufels, der brüllende Löwe. It says in 1 Peter 5:8. Und es sagt im 1. Petrus 5:8. That he is like a roaring lion. Dass er wie ein brüllender Löwe ist. Our adversary. Unser Gegner, Feind. And his desire is to devour. Und sein Ziel ist es, uns zu verschlingen. Then verse 6. And the Spirit of the Lord came upon him mightily, so that he tore him as one tears a kid, though he had nothing in his hands. Da kam nun der Geist des Herrn über ihn und zerriss ihn, wie man ein Böckchen zerreißt. Then verse 8. When he returned later to take her, und als er später zurückkam, he turned aside to look at the carcass of the lion. Ist er vom Weg abgewichen, um sich den Kadaver des Löwens anzusehen. And behold, und siehe, a swarm of bees and honey, da war ein Bienenschwarm, were in the lion. Waren im Körper des Löwen. And this, I think, is pretty encouraging. Und ich glaube, dieses Bild ist für uns sehr ermutigend. We know we have an adversary. Wir wissen, dass wir einen Feind haben. He's a roaring lion. Er ist ein brüllender Löwe. Even though we know he doesn't have any teeth. Und wir wissen, dass er keine Zähne mehr they hat. Were all knocked out at the cross. Sie wurden alle am Kreuz Christi ausgeschlagen. And he's just roaring at us with gums, his gums. Und er brüllt mit leeren Mund. But he roars to intimidate. Aber er brüllt, um uns einzuschüchtern. And the roar is the lie that comes at us. Und dieser brüllende Löwe, das ist the lie. I don't know. Ist die Lüge, die uns entgegenkommt. And he tries to wear us out. Und er versucht, uns auszuzehren. And to make us live in the stress of the details that we have every day. Und er will, dass wir in dem Stress unserer Details umkommen. And we know all this. We experience it every day. Und wir wissen, dass wir das alle Tag für Tag erfahren. At least I do. Zumindest ich tue das. And but this is a great verse. Out of the devourer, the eater. Aber aus dem, der verschlingt. Out of this lion, honey comes out. Sweetness comes out. Aus diesem Löwen kommt letztendlich süßer Honig. A blessing comes out of the very thing that we thought for sure. Ein Segen would kommt, devour us, would just eat us alive. Ein Segen kommt aus dem, wo wir glaubten, dass es uns kaputt machen wird. The very thing that we thought would is causing us fear. Diejenige Sache, die uns zum Zittern bringt. And anxiety. Und zum Fürchten and stress, und Stress. Out of this very thing, honey is going to come out. Aus dieser Situation wird Honig kommen. It will be like honey to me. Und es wird für mich Honig sein. This is verse 14. Vers 14. Samson made a little poem out of this thing. This und der Samson hat aus dieser Tatsache ein kleines Gedicht gemacht. And he said to them. Und er sagte ihnen. Out of the eater came something to eat. Aus dem Verderber ist etwas Essbares gekommen. And out of the strong came something sweet. Und aus dem Starken ist etwas Süßes geworden. So, out of, like I said, out of what we thought would devour us. Also wie ich gesagt, aus dem, was uns vernichten konnte. We experienced the sweetness of God coming through for us. Haben wir die Süße dessen erkannt, dass Gott für uns durchkommt. The sweetness of His Word speaking to us. Die Süße seines Wortes, die zu uns spricht. And what my thought was this. Und einer meiner Gedanken war dieser. Is that God? It's neat to watch God. Es ist wirklich gut, Gott auf die Finger zu schauen. Absolutely change things around. Und das kann die Dinge tatsächlich herumdrehen. And what he does in the unseen world that we cannot see. Und was er tut hinter den Kulissen. Is he uses the momentum of evil. Er benutzt das Böse, the momentum of evil, den Schwung des Bösen, and the momentum of our pains, und die Intensität unserer Schmerzen, and our trials and our distress, und unseres Übels und unserer Drangsal. And he uses that momentum, und er benutzt diesen Schwung, to actually promote us in God's kingdom, um uns in Gottes Königreich vorwärts zu bringen. And in the battle, this is encouraging to me. Und in diesem Kampf ist das für mich ermutigend. And sometimes I just say it in the atmosphere. Und manchmal sage ich das auch laut hinaus. Whatever you're doing to me, was immer du mir antun willst, you're ultimately promoting me. Zuletzt führst du mich nur nach vorne. And the weapons that you're using against me, are actually going to be used against you. Die Waffen, die du gegen mich verwendest, werden zuletzt gegen dich stehen. And God uses this momentum of what we would not expect, evil, pain. Und Gott benutzt diesen Schwung vom bösen Schmerz. And I thought of this illustration just to maybe help. Und ich dachte über diese Illustration, um das eben anschaulich zu machen. Does everybody remember Muhammad Ali? Haben sich alle an Muhammad Ali erinnert? He's been in the news lately. Er war zuletzt ja in den Nachrichten. When I was a kid, he was kind of a pretty charismatic. Also ich noch ein kleines Kind war, ein sehr charismatischer Mensch. Well, he used this trick. It was called the rope-a-dope. Does anybody remember the rope-a-dope? Er hat einen Trick benutzt, einen Trick. I'll explain it. Okay. The rope-a-dope. Ich werde das kurz erklären. Yeah, I don't even know how you translate rope-a-dope. Ich weiß nicht mal, wie man. Because it's one of his words, rope-a-dope. Das ist rope-a-dope. Rope-a-dope. I'll explain it. Okay, Muhammad Ali, he was going to fight this guy Joe Frazier. Also Muhammad Ali wollte diesen Mann Joe Frazier. And Muhammad was kind of he was getting a little bit older, a little bit slower. Und Muhammad wurde schon ein bisschen älter und wurde langsam. And all the critics thought for sure that Joe Frazier would just knock him out. Und alle Kritiker dachten damals, also der Joe Frazier wird ihn sicherlich K.O. schlagen. Joe Frazier was known for his deadly punches. Und weil der Joe Frazier eben bekannt war für seine K.O. Schläge. So Muhammad Ali started training. Also hat nun der Muhammad Ali begonnen zu trainieren. But he started training a different way that was not unusual for a heavyweight boxer. Und er begann zu trainieren auf eine Art und Weise, wie normale Schwergewichtsboxer nicht trainieren. Instead of working on his jabs, his punches, his right, you know, all these. Und anstatt dass er eben an seiner Defensive und an seinen Untergriffen arbeitete. He was, you got it? Yeah. Okay. He was like doing like tons of push-ups. Hat er for his nur stundenlang nur wie sagt man Liegestütz gemacht. He was just working on his stomach. Und hat seine Bauchmuskeln trainiert. And everybody asked him like, what are you doing? I mean, the fight's coming up. You und better start working on your. Alle sagten, du, was machst du denn mit deiner Zeit? Du sollst eben an deinen Schlägen trainieren. And he was just boasting about this. Do you remember how he used to act so crazy on television? Er hat immer so eben he's always. He's going to use this rope-a-dope technique. Er wird seine besondere Technik verwenden. And so the fight came. Also kam der Kampf. Yeah, and what he did. Und was er gemacht hat. Is he knew that he was not strong enough for Joe Frazier. Er wusste, er ist nicht stark genug für den Joe Frazier. And so what he would do is he would go into the ropes, you know, he would lean into the ropes. Er würde sich also like he was hurt. Er würde also sich am Rande dort in die Seile hineinfallen lassen. And he would just put his gloves to his. Und er würde in die Defensivstellung gehen. And he would just let Joe Frazier just go nuts on his stomach. Just crazy. Und er würde eben den Joe Frazier herausfordern, ihn in den Bauch zu schlagen. And until Joe Frazier was completely exhausted. Bis der Joe Frazier he was like, völlig erschöpft vor dem Muhammad Ali lag. Then he would turn Joe Frazier around on the ropes and just give it to him. Und dann würde er den Joe Frazier plötzlich dann umdrehen und ihm einen nach den anderen schlagen. And this became like Muhammad Ali is famous for the rope-a-dope. Also Muhammad Ali, er ist berühmt für dieses rope-a-dope. It was like the first time. It was like the first time it was really used in boxing, like as a technique. Wurde als Technik oder als Strategie das erste Mal im Boxen verwendet. And he won. I think it was like his third title. No one expected it. Er hat gewonnen, er hat seinen dritten Titel in der Reihe verteidigt und hat niemand erwartet. But you know what? God's been doing this for thousands of years. Aber Gott hat nun diese Technik für schon tausende Jahre verwendet. He uses the rope-a-dope. He does. Er verwendet den rope-a-dope. And he just turns. He lets the pressure rise. Er lässt den Druck anstauen. And he lets the momentum of the Gegner just increase. Und er lässt den Schwung des Gegners aufkommen. So that promotion comes. So dass zuletzt die Beförderung kommt. And this is a blessing for us. Und das ist für uns ein Segen. But we just don't like the method. Aber wir mögen die Methode like nicht. Like God, you know, can't we just take care of it right now, you know? Können wir das jetzt ein für alle Mal so besprechen? Do we have to let this momentum increase? Muss schon wieder dieses kommen, dieser Schwung. And we all know how it feels. We start to panic. Und wir wissen alle, wie es sich anfühlt und die Panik überkommt uns. We cannot see what's going on in the angelic warfare. We can't see all this stuff. Weil wir sehen eben nicht hinter die Kulissen. Wir wissen nicht, was da alles vorgeht. Just like when we read Job, right? Wenn wir den Hiob lesen. Sometimes I thought, come on, Job, what's just get with it, you know. Have some faith. Trust God. Also, wenn man den Hiob liest, denkt man sich, come on, Hiob. Also, jetzt wird schon Zeit. You know what? We get to see the whole story from beginning to the end. Aber wir sehen die ganze Geschichte von Anfang bis Ende. God, we get to see like Satan talking to God and asking permission. Wir sehen, wie Satan Gott fragt und bittet. Job didn't get to see this. Like we forget that sometimes. Wir vergessen das, dass eben Hiob davon ja nichts wusste. But we begin to panic a little bit. Aber wir beginnen eben unsere Ruhe zu verlieren. Because maybe we feel this sense of abandonment. Weil wir vielleicht diesen Sinn von verlassen and oder feel like, dass wir uns verlassen fühlen. What God are you? And we feel like God, are you leading me over to the consumer? Und wir denken uns, Gott lässt mich meinem Schicksal im Stich oder lieber. Are you gonna lead me over to be devoured? Wirst du zulassen, dass ich untergehe? But God would never do this. Gott würde das sicherlich niemals tun. Any test that we have is like I said, to promote us. Welchen Test auch immer wir entgegenschauen, ist einer, der uns zuletzt nach vorne bringt. And to bring us to a higher plane, so we have a bigger overview. Und um uns zuletzt auf eine höhere Ebene zu bringen, damit wir einen größeren Überblick haben. Isn't that great? I mean, it's encouraging to me. I know in my trials that it's just a matter of time. Das ist gut zu wissen, weil es ist, wenn man Schwierigkeiten hat, eben gut zu wissen, dass Gott letztendlich die letzten Hebel hat. I know my trial did not come here to stay. Dass dieser Widerstand nicht gekommen ist, um mich zuletzt unterzubringen. It came to pass right on by. Sondern es ist gekommen, vorbeizugehen. And it has a purpose. Es hat einen Zweck. One is for my growing. Es ist einerseits, um mich zum Wachstum zu bringen. And the other is to shame my enemy. Das zweite ist, um meinen Feind zur Schande zu bringen. And so this is how it works in God's divine wisdom. Und so funktioniert das in der Weisheit Gottes. Not in human wisdom. Nicht in der menschlichen Weisheit. Because human wisdom says, weil der menschliche Weisheit sagt, God, just eradicate evil right now. Macht, dass das Böse die Welt verlässt. Und ich werde den Sieg jetzt haben und ich muss da nicht durchgehen. Macht, dass der Stress vorübergeht und es ist alles in Ordnung. But God, we know that God is too, loves us too much to leave us. Aber wir wissen, dass Gott uns zu sehr liebt, dass er diese umständlichen Zustände belässt. So, we know that whatever we go through, trials, whatever. Wir wissen, dass Schwierigkeiten, welche immer es sind, durch welche wir durchgehen. The more we sense the pressure coming. Desto mehr wir den Druck verspüren. The more we sense the wave upon wave. Je mehr wir diese Druckwellen eine nach der anderen entgegennehmen. It says that, what is that? The wave upon wave, the flood. Oh, when the devil comes in like a flood. Wenn eben der Teufel hereinkommt wie eine Flutwelle. And it's just coming. We know it just comes from every side. Und wir spüren den Druck von allen Richtungen. We know. You just know. We have to know by faith. Dann müssen wir das im Glauben begreifen können. That it's just a matter of time. Dass es nur eine Frage der Zeit ist. Before we're gonna experience a rope-a-dope. Bevor wir diesen rope-a-dope God is going to use that, just like a rubber band, God is going to use that tension. Wie ein Gummiband wird Gott das benutzen. And the more it's pulled down, je mehr das nach hinten gezogen wird, the more that thing is going to go high. Je mehr es gedehnt wird, desto größer ist auch der Effekt in die andere Richtung. And this is exactly what Jesus, he went before us, and this is exactly, he was our example. Und eben, das hat auch Jesus getan. Und er war unser Beispiel in dieser Richtung. And this is Ephesians 4:8. Und da steht in Epheser 4:8. It says, und da steht, therefore it says, when he ascended on high, he led captive a host of captives. I'm sorry, wait a minute. Ephesians 4:8. And he gave gifts to men. Epheser 4:8. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat der Gefangene gefangen geführt und Menschen Gaben gegeben. Now this expression, he ascended, das hinaufgestiegen aber, what does it mean except that he also had descended into the lowest parts of the earth. Was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die untersten Teile der Erde? I mean, that is a stretched out rubber band. Das ist ein gedehntes Gummiband. That's as far as anybody will ever go. Das ist, je weit jemals irgendwann irgendwo hingehen wird. I think in the Greek it means that he just went to the lowest parts of the earth. Im Griechischen würde das heißen, dass er zu den tiefsten Tiefen der Erde gegangen ist. But look how high. Aber schau an, wie hoch Jesus erhoben wurde. And he was promoted as a servant to serve people. Und er wurde eben befördert, um Leuten zu dienen. And this is what God wants to do in our life. Und das ist eben auch, was Gott in unserem Leben tun will. So this is my comfort that I know when I am in deep distress. Das ist mein Trost in den Zeiten, wenn ich großen Schwierigkeiten gegenüberstehe. And maybe there's a lot here also who are really feeling the stress right now. Und vielleicht sind auch manche hier heute Abend, die diesen Druck spüren. And we don't know anything. Wir wissen nichts. But one thing I do know. Aber manches wissen wir sehr wohl. Is that right around the corner. Das um die Ecke herum. God is going to do something big. Dass Gott etwas Großartiges machen wird. He's going to hit two birds. Two birds. Two birds. He's going to kill two birds. Er wird zwei Vögel with one stone. Mit einem Stein schlagen. He's going to lift me up. Er wird mich aufheben. And he's going to shame my enemies. Und wird meine Feinde zur Schande machen. The invisible or whatever thing that is rubbing me the wrong way. Entweder ein unsichtbarer Feind oder jener, die mir tatsächlich entgegensteht. You find this everywhere throughout the Bible. Und das findet man von Anfang bis zum Ende der Bibel. Adam and Eve fell. Adam und Eva sind gefallen. But it brought about the promise of the Messiah, the first promise of the Messiah. Aber es hat die Verheißung des Messias gebracht. David and Goliath. Der David und der Goliath. That scene looked like an incredible defeat for das David. Das schaute aus auf erste Sicht für eine unglaubliche Blamage. A kid. Ein Kind. Against a trained warrior, since he was a kid. Gegen einen trainierten Krieger. With the biggest weapons in the whole army, you know, mit this guy was. Mit den größten. Biggest stuff. Mit den größten Waffen der damaligen Zeit. And David would take the sword from Goliath. Und der David würde das Schwert des Goliath nehmen, it was meant for him, das eben ihm gegolten hat. And with that sword, he would cut his enemy's head off. Und mit diesem Schwert würde er den Kopf seines and Feindes that's abschneiden. What I mean, that God is using the enemy's weapons. Und so meine ich das eben, dass Gott die Waffen des Feindes nimmt against the enemy. Gegen den Feind. And so sometimes I really enjoy just saying, you know what, wherever you are. Manchmal genieße ich diese Aussage, wo immer du bist. You're promoting me because I'm staying here. Letztendlich führst du mich zum Sieg, weil ich bleibe, wo ich and bin. And even if I just crawl on my knees to church like a tomato or whatever and sit in my chair. Wenn ich wie eine verfaulte Tomate mich in die Gemeinde schleppe. Und dort mich hinsetze. You know, you're just promoting me. Letztendlich führst du mich nur nach vorne. And so thank you. Also, I try to say thank you. That part's not so easy. Also mich dann so zu bedanken ist vielleicht nicht so einfach, aber zumindest Danke sagen für die Situation. And your kingdom will not stand. Dein Königreich wird nicht bestehen. Because you're actually losing yourself. You know, go ahead. Weil du selbst verlierst. So, that's kind of what I just be prepared. Whatever you're going through, just be prepared for God's rope-a-dope. Also, ich wollte nur sagen, eben in kurzen Worten, dass man vorbereitet soll sein für Gottes Ropadop. It always has a purpose. Hat immer einen Zweck und ein Ziel dahinter. Okay. Let's pray. Lass uns beten. Lord, we thank you. Vater, wir danken dir. How you work in our lives. Wie du in unserem Leben arbeitest. We thank you that you turn all things together for the good. Wir danken dir, dass du alles zum Guten wendest. We thank you, whatever is meant for evil in our lives. Wir danken dir, dass alles, was fürs Böse gemeint ist in unserem Leben, you turn into a crown. Dass du das letztendlich in eine Krone of grace wendest. In our lives. Von eine gnadenvolle Krone in unserem Leben. And you cause us to joy in you. Und du machst, dass wir uns freuen in dir. And we thank you that in every situation we go into. Und wir danken dir, dass jede Situation, der wir entgegentreten, we're not trying to fight to win and for versuchen victory. Wir nicht einen Sieg zu gewinnen. But we are going in as winners. Aber wir gehen schon hinein in diese Situation als Sieger. We always fight from victory. Und wir kämpfen von einem Standpunkt because we are already winners. Weil wir schon gewonnen haben. And we thank you in Jesus' name. Und wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen.